So. Ah, oh. Herrschaft. Oh, mei. Oh, mei ist das mühsam. Zieh fix. Jetzt an für sich noch bis. Ah, jetzt hat gut. Ah. Mei, oh, mei, oh, mei. Ist das schwierig. Zieh fix. So. So, jetzt. Warte mal. Ja, Herrschaft. Herrschaft, bei Ihnen läuft's. Bei ja, Ihnen läuft's aber gescheit aus. Da sind Sie ja wieder. Ja. Guten Tag. Ja, Sie habe ich doch hier schon ein paar Mal gesehen. Ja, wieder ist gut. Ich bin schon den ganzen Tag da heraus. Wie, Sie sind den ganzen Tag hier auf der Toilette? Ja, mei, jetzt verspotten Sie mich dann auch nicht an. Jetzt das schauen Sie ja, da nicht so hin, das ist ja eine Unverschämtheit. Das ist ja eh schon ein Kreuz da mit dem Urin da. Das ist ja grauenhaft. So, da hätten wir es wohl wieder. Mei, Sie haben einen strammen jugendlichen Strahl. Das ist wirklich... So. Bewundernswert. Wie war das jetzt, guter Mann? Sie sind den ganzen Tag hier auf der Toilette. Ja, ich stehe schon mindestens geschlagene 4 Stunden da, aber es kommt immer bloß tröpfelweise, kommt es ja aussehen. Grauenhaft, lassen Sie mich mal sehen. Aha. Ja. Darf ich mal fühlen? Aha. Au! Ah, da tut's weh, ja? Ja, das ist ein kaltes vor allem, aha, weil ich habe ihn schon so lange heraushängen und deswegen ist mir ein bisschen kalt geworden jetzt. Darf ich hier noch mal ein bisschen drücken? Das könnte, Moment, jetzt. Yeah. Ja, da tut's eigentlich ganz gut an der Stelle. Aha. Und hier hinten? Da. Au! Au! Ah ja. Ja, ich glaube, Sie haben Prostata, guter Mann. Ein Prostata, so ein neumodisches Zeichsel, da kommst du nicht daher mit so einem Scheißdreck. Also ich bin mir ziemlich sicher sogar. Was soll denn das überhaupt sein, so ein Prostata? Das ist eine ganz harmlose Erkrankung, gutartig, aber... Erkrankung, war noch nie krank. Hab noch nie gefehlt auf der Arbeit, niemals. Man muss auch mal anfangen mit sowas. Oh. Also ich kann Ihnen auch Hilfe anbieten, ich bin sozusagen vom Fach, wir haben da Ausrüstung... am Stand und ich könnte Ihnen anbieten, dass ich was holen gehe und dann sehen wir so, mal, was Sie machen können. Wenn Sie dann einfach dann mal, ja, ich würde mich einlassen auf sowas. Denn wenn Sie jetzt den ganzen Tag schon hier sind, das sind ja jetzt 8 Stunden mittlerweile auch und Sie wollten sich wahrscheinlich auch was anschauen. Ja, ne? Ich bin schon kalt und steif im Bein. Nee, da kann ich Ihnen also gerne, ne? Ja, das wäre sehr liebenswürdig für Ihnen. Also, ich komme dann gleich wieder und laufen Sie nicht weg, ja? Nein, ich versuche nur ein bisschen, gell? Eure Tagesordnung. Heute mit einem ganz ekligen Thema, deswegen vielleicht doch lieber ausschalten. So, jetzt wollen wir mal sehen, was wir machen können. Ich habe hier meine Kollegin mitgebracht. Oh, mein. Guten Tag. Muss das sein? Fräulein Finska. Ich schäme mich so grässlich. Ach, das ist nicht nötig. Sie sind ja... Da müssen Sie sich doch nicht schämen. Was ich schon für Sachen gesehen habe, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Also, ja, vielleicht haben wir es gerade nicht. Da ist das ja gar nichts dagegen. Jetzt lassen Sie mal sehen und machen vielleicht mal einen kleinen Probestrahl, damit wir dann auch sehen, wo das Problem liegt. Ah, es kommt gerade nichts. Oh, das war aber alles. Also besser kann es jetzt nicht. Es reicht, glaube ich. Vor allem nicht, wenn jemand zuschaut. Frau Finska, ich würde sagen, wenn wir hinten links an dem Wirbelsäulenaddikt die Schraube ansetzen und dann mit den... Ja, ja wie ja. Letztes Mal. Ja, gut. Was, Schrauben, dann, um Gottes Willen. Dann packen Sie vielleicht mal aus. Wollen Sie Betäubung wahrscheinlich nicht? Doch, lieber schon. Ja? Ach, ich glaube, es ist nicht nötig bei Ihnen. Oh, nee, das kriegen wir so hin. Meinen Sie denn wirklich? Gut, also Skalpell. Oder Finska, bitte. Na, bleiben Sie ganz ruhig, nicht verkrampfen, nicht bewegen vor allem. Stillhalten. Ja, ganz ruhig, das dauert nicht lang. Haben Sie keine die Tür Sorge. Auch abgeschlossen, damit da keiner reinkommt? Natürlich. Jetzt? Das wird ja doch eher stören. Also ich setze jetzt hier hinten, damit Sie es wissen. Willen. Wie ist eigentlich Ihr Name? Ja, Angermeier. Ja, Herr Angermeier, man weiß ja doch gern, an wen man rumschneidet. Josef Anton. Josef Anton, ich nenne Sie Josef. Er schafft dann ein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient und das ist dann der Behandlung förderlich. Ja, ja? Also keine Sorge, Herr Angermeier, mein Chef kennt sich aus, der hat das schon so oft gemacht. Also keine Bange, jetzt, ja? Ich setze jetzt hinten einen Schnitt an, kreuzförmig. Aua. Und da verlegen wir dann einige medizinische Schläuche. Na, muss das unbedingt sein? Dann äußere ich mich zum weiteren Vorgehen. Ich glaube, da gehe ich ja kaputt dabei. Jetzt halten Sie mal still. Ja, nun halten Sie still, sonst schneidet er daneben, das wollen wir ja nicht. So, Achtung, ich setze jetzt an, nur ein kleiner Schnitt erstmal. So. Ich habe gar nichts gemerkt. Ne? Ach so, ja. So, jetzt nochmal kreuzförmig. So, und dann jetzt bitte, dass Sie mir die Greifzange geben. Mhm. Dann hole ich das raus. Das ist ja pfundig, da merkt man überhaupt nichts. Das ist ja schön, so total schmerzfrei. So, jetzt muss ich mal ein bisschen nach unten gehen und dann hier so ziehen dran. Meinen Sie, ich ziehe jetzt, so, zieh jetzt das raus und mache Ihnen dann Knoten in die Zuleitung. Achtung. So, ja. So, und schleife noch dran. Und dann wieder rein. Fräulein Finska, bitte. Ja, die Klemme. Ja, die Klemme. Mhm. Ah, das stinkt, Herr Angermeier. Sie hätten sich auch waschen können vorher. Also jetzt wieder rein damit. So, ich wasche mich doch alle Jahre. Und, also hinten brauche ich dann doch noch ein bisschen Tupfer und Asbest. Ja, ja. Überzug. Asbest. Ja, und ein paar Tüten vielleicht, damit ich dann das Zeug auch reintun kann. Ja, aber machen Sie bitte schön zärtlich, ich bin sehr empfindlich. Die Schere nochmal. Ja, danke. Aha. Gut, ich setze jetzt hier hinten also eine Naht an, dass ich vielleicht auch Nadelfaden kriegen könnte. Sie haben, es ist ja wunderbar, Sie haben ja Ihren... Ich könnte auch noch gleich das kleine Problem, das Sie da hinten mit den Haaren haben, beheben. Ja, das wäre sehr schön. Rasierer, bitte. Sie könnten ja auch ein paar Knoten da in die Haare hinten hineinmachen. Ich mache Ihnen Zöpfchen links. Oh, das wird, ich glaube, das wird meiner Frau sehr gefallen. Ja, das ist hübsch. Ich habe auch noch ein paar Glasperlen dabei, die könnte man dann da so reinflechten. Ja, dann machen Sie das doch, Frau Finzka. Machen Sie ihm doch ein paar Glasperlen. Ach so, so ein Fantasie- also das kommt immer sehr gut an bei unseren Patienten. Ach so, ein Afro-Look, so Afterhaar im Afro-Look. So, ich kreuze jetzt die beiden Harnleitern, dann, das ist nämlich so, dass das dann besser läuft. Ja, ein bisschen ist mir das schon unangenehm, dass Sie Ihren ganzen Kopf da hinten drin haben. Das ist ja, das ist nun mal für diese Behandlung erforderlich. Ja, ich habe da schon mal in so einer Sendung was über dieses Fisting gesehen, wo man das mit der Faust macht, aber, ja, aber mit so einem ganzen Kopf, das ist schon etwas ungewöhnlich. Ja, also diese Praxis ist auch ein bisschen schwierig zu erlernen. Ich glaube schon, dass Sie nachher... jahrelang auch mit der Faust operiert erst, Herr, aber ich habe dann gemerkt, dass ich da nichts sehe. Herr Finzka, Sie werden nachher bestimmt ein neues Make-up brauchen, so wie das aussieht. Ein Schelm, unser Herr Angermeier. Wir sind ja auf dem Klo hier, da kann ich nachher direkt mit Sagrotan dran gehen oder dann ist die ganze Schweinerei wieder runter. Nur der Nase ist ein bisschen schwieriger, aber da kann man, habe ich rausgefunden, das erzähle ich, also das dürfen Sie nicht weiter sagen. Aber ich nehme dann diese Ohrstäbchen und putze mir damit die Nase. Ach, das ist, Sie sind schon eine gescheite Sau, mein also, Lieber. Also sehr hygienisch auch. Also kann ich jetzt Pflaster und die Stanznuschel haben? Ja. Danke. Bitte. So. So, jetzt ist, glaube ich, die Wunde zu. Oh. Probieren Sie es nochmal, Herr Angermeier. Puh. Oh, also sie hätten aber auch das geht ja. Mei. Ja, hervorragend. Ja. Fundig. Oh. Jetzt haben sie uns aber einen eingeschenkt. Oh. Mei, jetzt ist draußen. Na, super, ich danke Ihnen echt schön. Ja, gern geschehen. Ja, super, das war fundig. Dankeschön. Ja, das machen wir und regelmäßig. Und Ihnen für den After-Afro-Look möchte ich mich herzlich bedanken. Ja, schön. Können Sie sich wieder anziehen jetzt? Ja, können Sie mir vielleicht, jetzt ziehe ich meine Hosen und das mache ich meine Hosentür wieder zu. Ja. Und da... Jetzt könnten Sie mir euch sagen, ich wollte am für sich wollte heute hergehen auf die Messe und mir einen neuen Traktor kaufen. Ein Traktor? Ja, der Onkel Ali, sie hat mir gesagt, ich soll dahergehen nach Frankfurt auf die Messe und mir einen neuen Traktor kaufen. Traktor. Ja, wissen Sie, ich komme ja auf die Messe hier nur alle 2 Jahre, weil sonst mein Kollege mich vertritt. Aber Traktor? Ich glaube, am Nebenstand habe ich was gesehen, aber Geräte habe ich jetzt direkt auch nicht rumstehen sehen. Aber Sie könnten da mal, vielleicht wenn Sie mitkommen... Ja, komm gern mit. Dann zeigen wir Ihnen das am Nebenstand. Da gibt es, glaube ich... Also mit Ihnen gehe ich jetzt. Da gibt es Attraktoren am Nebenstand. Ja, gab es Attraktoren. Ich bin ganz sicher. Mhm. Ich dachte, aber gut. Gut, ja, also wenn Fräulein Finzka das sagt, da kann man sich drauf verlassen. Ich habe jetzt richtige Zutrauen in Sie beide gefasst. Ja, und da gehe ich jetzt schön. Da gehe ich jetzt einfach mit und dann werde ich da bestimmt einen pfundigen Traktor. Oh, entschuldigen Sie. Ist die Knorpelfasszange runtergefallen. So, ja, dann, wenn Sie mir vielleicht das mit dem Zutrauen noch nachher schriftlich geben könnten, dass ich das dann einrahmen kann und in der Praxis im Wartezimmer aufhängen, das kommt immer sehr gut an. Ja, sehr schön. Danke, Herr Angermeier. Inflammation of the foreskin reminds me of your smile. I've had balanital chancroids for quite a little while. That lovely night in June, I ache for you, my darling, and I hope you'll get well soon. My penile warts, your herpes, my syphilitic sore, your menial infection. You gave me scrotal pustule with a quick flick of your wrist. Your trichovaginitis sent shivers down my spine. I got snail tracks in my anus when your spiral keats met mine. das ist doch ein Sauwetter. Also vor 2 Jahren war das auch noch anders. Ja, mei, da... Es geht zu Ende mit dem Standort Deutschland. Nicht mal die Messen. Nicht mal auf den Messen lacht der Sonnenschein. Da bieselt's ja aus dem Himmel wie aus 1000 Rohren, möchte ich sagen. Ja, dass Ihnen das gefällt, Herr Angermeier, das kann ich mir vorstellen nach Ihrem Leidensweg. Ja, ich bin jetzt sehr erleichtert, mir geht's gut. Ja, gut, da vorne kommt schon der Stand. Ja, ich hätte unbedingt für den Onkel Ali Sie den Traktor da gekauft. Ja, fragen Sie einfach mal. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob es da Traktoren gibt, aber wie gesagt, ich glaube, mich an was zu erinnern und das Fräulein Finska hat es ja auch gesagt. Ja, so, Sie da? Ja, ja. So, Willen Sie zu mir? Ja, ja, ich meine, mich hat der Herr Finska da geschickt, ich soll ja bei Ihnen, soll es angeblich Traktoren geben. Ich hätte gerne einen Traktor gekauft bei Ihnen. So, grüß Gott, Piesinger mein Name. Ach so, Piesinger, ja, Angermeier. Herr Josef, Angermeier, ja. Josef Anton, ich mein Angermeier. Vergnügen, Herr Angermeier. Ja, der Onkel, wie kann ich Ihnen helfen, Herr Angermeier? Erkennen Sie den Onkel Ali Sie? Den Onkel Ali Sie kenne ich nicht, nein. Ja, der schickt mich nämlich und hat gesagt, ich soll ihm einen Traktor kaufen. Ein Traktor, ja. Also wir haben ja verschiedene Attraktoren in unserem Programm. Ach so, ich hätte dann ein günstiges Modell, das auch gute Zugkraft entwickelt. Zugkraft, aha. Also, ich kenne Ihnen, das ist ein bisschen schwierig, also sagen wir mal, wir haben praktisch Geräte, wo ich Ihnen das vorführen könnte, sonst kann ich jetzt nicht beurteilen, was Sie eigentlich wählen, ja, was ich für Anforderungen habe an Ihr System. Wissen Sie, ich traue der Technik. Naja. Zeigen Sie ruhig her Ihre Geräte dann. Ja, Geräte selber haben wir jetzt nur eins hier, aber wir können da verschiedene Programme laufen lassen. Wenn Sie mal, kommen Sie, setzen wir uns mal nah. Ach so. So. Ja, das ist ja komfortabel, ja, das da. Das ist ganz gemütlich. Aber das ist so eine schwarze Schachtel davon. Da könnte mir Ihnen eins für Ihr Institut anbieten, dass Sie das dann verwendet. Jetzt passen Sie auf, Sie wollen... Ja, ich habe einen Bauernhof da bei Landshut. Ja, das ist mir ja dann egal, wo das Gerät steht praktisch. Wenn es zahlt ist, verstanden Sie? Wenn's ach so, zahlt ja, okay, ist, das Finanzielle. Da ja. Können Sie ja machen, was Sie wollen. Also jetzt, wenn Sie mal 5 Mark da in das Schlitzchen einschmeißen. Was, 5 Mark? Das ja, kostet dann noch was. Ja, sonst tut es nicht. Ja gut, da einfach da rein. Ja, ja, ins Glas. Danke. Jetzt gut. Hat... So. Jetzt steht hier wird der Bildschirm hell und jetzt können wir auswählen, was für eine Art Attraktor wir wählen, wie viel Dimensional und Rössler oder Lorenz-Attraktor, das ist eine ganz freie Frage. Ach so, ich hätte gern halt so einen Diesel-Traktor hätte ich gern. Diesel haben wir jetzt, kenne ich gar nicht. Ist das ach so. Ein spezielles System? Ja, mal so mit 12 Zylinder so und vielleicht... Oh, 12 Dimensional wahrscheinlich, ne. Tut mir leid, also... Das ja, ist was, mir aber arg peinlich. Ich schreibe es gleich auf ja, und gebe es dann der Entwicklungsabteilung auf. Ja, das tut mir jetzt leid. Also könnt ihr jetzt vielleicht, machen wir mal einen Rössler-Attraktor, damit Sie mal sehen, wie das System arbeitet und dann können wir später immer noch einen Diesel-Attraktor implementieren. Das ist, glaube ich, kein so. Problem. Ja. Ach so. Machen wir es so. Ja. Der Rössler hört sich sympathisch an. Ich habe bei meinem Stammtisch hockt einmal einer dabei, der heißt auch Rössler. Kennen Sie den Rössler, ja. Das ist schön, ja. Ja, okay. Ja, gut. Na, fangen wir vielleicht mal jetzt an. Das ist ein Pfundstyp, aber... Ja. Also, unser neues Visualisierungssystem funktioniert also so, dass Sie hier auf dem Bildschirm eine grafische Darstellung des Attraktors bekommen. Wir sitzen also praktisch auf der Trajektorie drauf und fliegen lang. Ja, und fahren lang, wenn Sie wollen. Gänge, wie legt man die Gänge ein? Ja, da hier, Geschwindigkeit ist natürlich frei regelbar und Sie können auch die Differentialgleichung dann anpassen. Ah, das hört sich sehr kompliziert an. Wir setzen uns auf die Trajektorie und man muss dann natürlich die Umgebung und die ganze Struktur muss man jetzt natürlich setzen. Also wie soll denn das aussehen? Die Umgebung bei uns in Niederbayern ist flach und... Flach. Ah, gut, wir können euklidisch, sagen wir mal. Die Scholle, ne? Ja. Gut. Ja, das sieht ja und unwahrscheinlich bunt aus. Vielleicht irgendwie ein Muster, das Sie da hinwäldet. Ja, wir haben da eine sehr, sehr... So, also die Oberfläche vielleicht, was wollen Sie da? Das ist eine so, wir haben eine gute, fettige, fruchtbare Scholle da bei uns in Niederbayern. Vielleicht, gut, wenn Sie gut. Das einstellen könnten. Ja, ja gut, wenn Sie es auf dem Bauernhof einsetzen, oder das ist klar, dass das dann ein bisschen nach der Umgebung aussehen soll, gell? Ah ja. Das ist natürlich gegen Aufpreis, müssen wir ein bisschen aufpassen, gell? Also... Weiß ich nicht, was am nächsten kommt, ist vielleicht hier so dieses braune, flächige Tiling, dieser Engländer entwickelt hat. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Ich frage noch heute Entwicklung. Ja. Aber jetzt machen wir jedenfalls mal das Muster da auf der Untergrund. Wir könnten jetzt dann mal losfahren mit dem Traktor dann. Ja, wir sitzen jetzt sozusagen auf dem Attraktor. Wir fahren jetzt die Trajektorie lang, sagen wir. Gell? Also ach ich schalte so. Jetzt mal das System ein, dann sehen Sie, dass wir da jetzt spiralig über den braunen Untergrund wegfahren. Hui, mir wird ja ganz, ganz schummelig. Also sind wir schnell genug oder sollen wir ein bisschen aufdrehen? Ja, das geht ja rasant dahin. Also wir fahren jetzt in einer Spirale nach außen. Ich weiß nicht, ob Sie den Rössler-Attraktor kennen. Aber wir haben eher so schachbrettartige Felder daheim, so wo wir mal rauf und runter fahren. Rauf und runter? Ja, gut, wir haben natürlich den Lorenz-Attraktor jetzt noch drin, da geht es dann schon auf und unter, aber es ist auch nicht schachbrettartig, ist natürlich schwierig im Chaos, gell, das wissen Sie ja. Ach so, ja. Weil, ja, chaotisch geht es bei uns manchmal daheim auch zu, gell? Ja, aber das ist ja nicht das Gleiche, gell? Man sagt ja immer scherzhaft Chaos, das ist das, was auf dem Schreibtisch entsteht, wenn keiner nachguckt, aber das Chaos, wo wir daheim schwätzen, das ist ja eher so ein Vorgang aus Mischen und Falten. Ja, bei uns ist Chaos immer, wenn meine Frau jedes Jahr bei der Niederkunft ist, dann. Ja, aber da wird ja nichts gefaltet bei der Niederkunft, gell? Ja, da wird eher etwas getrennt. Ja, jetzt muss ich schon nochmal fragen, wie sind denn genau Ihre Anforderungen an das System? Ja, es muss praktisch die Rüben sauber auspflügen. Bitte? Rüben. Also es muss die Rüben. Oh, seht ihr, da auf dem Schirm. Jetzt sind wir gerade die Schwelle überschritten und jetzt hebt der Traktor ab. Also wir heben jetzt auf der Trajektorie ab vom euklidischen Untergrund und dann geht es nach oben und zentral wieder zurück. Ja, Hilfe! Seht ihr, so schön haben Sie den Rössler-Traktor noch nie visualisiert gesehen wie in unserem System. Na, das stimmt. Entschuldigung, jetzt habe ich Sie unterbrochen, weil es mir gerade so mitgerissen hat. Der Rössler ist ein Die Anforderung war wie Rüben. Rüben, die Rüben dürfen nicht zerstört werden, wenn man mit dem Traktor drüber fährt. Haben Sie nicht so einen speziellen Rübentraktor? Rübentraktor? Also jetzt sind Sie mir schon mit dem Dieseltraktor, also jetzt bin ich langsam ein bisschen in Verlegenheit. Also was ich Ihnen anbieten könnte, wäre, dass mir jetzt mal zwischendurch einen anderen Beitrag macht und Sie schwätzt nachher nochmal mit mir, wenn ich dann mit der Entwicklung Rücksprache gehalten. Ja, muss ich dann nochmal 5 Mark einschmeißen in das Gerät? Hat das können wir dann, glaube ich, kurz schließen. Das muss jetzt sein. Ja, von mir aus. Das kann ja kein Saufer zahlen. Kulturgüter Europas. Präsentiert von Joachim Bublat und Onkel Dittmeiers Valensina. Welche Bedeutung die 56. internationale IAA-Nutzfahrzeuge hat, lässt sich am besten durch Zahlen verdeutlichen. Im Verlauf der 8 Messetage bekommen die Besucher 32 Welt-, 18 Europa- und 23 Deutschland-Premieren zu sehen. Und das in allen Bereichen des Transports. Darunter zum Beispiel die neuesten Schwerlastwagen, Omnibusse oder auch Sonderkraftwagen wie Krankenwagen oder Feuerwehrfahrzeuge. Helmut Werner, Vorstandsvorsitzender von Mercedes-Benz, zum Stellenwert der Ausstellung. Also, ich möchte betonen, dass ich Lastwagen unheimlich geil finde. Aber warum finden Sie denn dass Lastwagen unheimlich geil sind? Ich denke doch eher, dass PKWs eine Qualität besitzen. Ja, aber ich bin unheimlich kurzsichtig. Aha. Und auf der Straße fahre ich mit meinem PKW einfach immer hinter den großen Schatten hinterher. Da kann mir nichts geschehen. Wir danken Ihnen schön für dieses Gespräch. Selbstverständlich, Bussi. So, Herr Angermeier, ich habe jetzt mit der Entwicklung telefoniert gerade. Ja. Und es ist also so, dass die ihren 12-dimensionalen Dieselattraktor nicht kennen. Oh mein, das gibt's und doch also, nicht. Es sind Spezialisten fürs Chaos da. Also entweder, das wäre jetzt die eine Erklärung, die haben, wäre, dass sie das praktisch neu entwickelt haben, diesen Dieselattraktor, und dass sie das dann auch, sagen wir mal, nach Stockholm melden könnten und dann wahrscheinlich ein großes Renommee einkassieren würden, das gestehe ich Ihnen zu. Und dann würde sich die Entwicklungsabteilung nämlich nochmal mit Ihnen in Verbindung setzen, dass Sie das dann praktisch kodieren und in das Gerät wieder mit reinnehmen. Und dann kriegen Sie praktisch den ersten Visualisierer mit Dieselattraktor. Ach so, das ist... Aber Sie müssten die Differentialgleichungen dann rausrücken, damit man es dann kodieren kann. Also hättet ihr es dabei oder könntet ihr es mal aufschreiben nachher auf einem Zettel, damit ich es aufgeben kann. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie reden. Ich bin dahergekommen, für den Onkel Ali Sie einen Traktor zu kaufen. Ich habe nichts dabei. Habe höchstens noch 5 Mark in der Hosentasche. 5 Mark? Ja, das ist... Gut, aber ich kann Ihnen dann über... Was ist denn jetzt? Ui, mei, da wird es ja plötzlich total finster da. Im Himmelswillen. Mei, so am helllichten Vormittag, Herrschaftszeiten. Das, was will er denn Dieter Hanner? Die soll er doch nach Amerika fliegen. Herr Piesinger, schauen Sie mal, da sind Sie wieder. Na, wer wieder? Das ist doch die Rexrotflotte. Nein, das ist nicht die Rexrotflotte. Schauen Sie doch mal, da steht ja gar kein R dran. Das Rexrotflotte? Was soll denn die Rexrotflotte machen? Die Rexrotflotte, das hat das Außenministerium und der Wirtschaftsminister hin, das zusammen ausgeheckt. Und es ist also eine Flotte, die fliegt dann nach Amerika und bombt in Amerika rein so Marktlücken. Und da können wir dann unsere viel zu teuer produzierten Waren versenken praktisch. Das einfach reinschmeißen. Ja, die können wir verschwinden dann und dann ist... Der Käse gegessen. Hat der Rexroth ja trotz seiner Malaria eine riesen Idee gehabt. Das ist ja. Oder vielleicht Kraterwege. Aber schauen Sie doch mal, das ist nicht die Rexroth-Flotte. Er ist ein bisschen altfinster, gell? So finster ist der Rexroth ja nicht. Das Raumschiff ist ja mindestens 20 Kilometer lang. Raumschiff, sagen Sie. Ja, das schwebt doch, jetzt, gell? Jetzt, wo Sie sagen, gell, das ist ein bisschen groß. Also, wenn Sie mich fragen, das sieht aus wie die... Jetzt kommt das auch noch runter. Die Deutschländer-Flotte vom Hundsstern. Was? Frau Finskei, da sagen Sie etwas. Deutschland? Ah, jetzt nicht 300. Ha, superli. Die war ja schon länger damit auch. Ja, deshalb komme ich zu Ihnen. Ich bin ja schon jahrelang nicht mehr gesehen auf der Messe. Deshalb komme ich zu Ihnen, Herr Piesinger. Erinnern Sie sich noch? Es wird schon arg finster. 85, wie lustig das war. Das war klasse. Da passt jetzt ja auf der Strecke noch eine ganz kleine Würstel aus. Was, aus dem Raumschiff kommen Würstel raus? Ja, super. Kosmische Gesandtschaft. Knackwürstel. Ja, die mag ich. Da gehen wir gleich in... Oh, scheiße. Jetzt guckt sich das auch. 85, gell? Ja. Da war die Mauer noch gestanden. Jetzt guckt sich das auch, da hat sich schon Schlangen gebildet. Da kommt man überhaupt nicht mehr durch noch drinnen. Das sind ja die ganzen Ossis da mit ihren Trabanten und Wartburgen da, gell? Ja, Herr Piesinger, Sie haben doch da diese ganzen technischen Gerätschaften. Da müsste ich doch was machen lassen. Wo ich so gern Würstel mag, gell? Jetzt stehen da die ganzen Ossis und ich kriege überhaupt keine Wurst mehr. Ja, wie kommen wir jetzt ins Zentrum rein von da raus? Heilandsblitz. Aber vielleicht am besten steigen wir auf den Traktor auf und fahren Traktor einfach... Traktor auf den Traktor, Sie mit... Wartet Sie. Jetzt hätte ich bald gesagt, Sie mit Ihren Traktoren. Aber Sie mit Ihren Traktoren sind genau richtig. Pass jetzt auf. Jetzt machen wir es so. Jetzt hätten Sie die 5 Mark gerade. Ja, jetzt. Schmeißen Sie es rein. Ja, wenn es sein muss, dann schmeißen Sie es nochmal rein. Hervorragend. Jetzt machen wir hier keine Visualisierung, sondern jetzt drucken wir den Rössler-Attraktor aus. Ach so. So. Ist ein bisschen laut, aber dafür ganz schnell. Ja. Und jetzt können wir praktisch mit dem ausgedruckten Rösler-Attraktor im wirklichen Leben auch die Trajektorie abfahren. Kommen Sie, steigen wir drauf. Schauen Sie, Herr Piesinger, der hat immer super Ideen. Ja, ne? Dann steige ich mit auf. Ja, gern. Jetzt geht's los. Jetzt fahren wir also in einer Spirale außen vom Zentrum weg. Ganz langsam. Oh, festhalten. Kreis für, ja, au. Bisschen nach innen neigen vielleicht, damit es nicht so zieht. Oh. Da wird es mir ein bisschen komisch im Bauch. Ja, und jetzt fliegen wir also nach außen. Immer weiter weg vom Zentrum. Ja, ich merke es schon. Ja. Das ist ja wie in der Achterbahn, Herr Piesinger. Das ist ein bisschen schwierig, weil jetzt denken Sie wahrscheinlich, das kommen wir gar nicht mehr an die Würstler. Halt. Nein, aber passen Sie auf. Jetzt haben wir gerade den Rand des Raumschiffs erreicht und jetzt kurz nach oben. Ja, super. Und immer weiter nach oben. Unabhängigkeitstagesordnung. Unabhängigkeitstagesordnung. Oh, super. Und... Ja, wir sagen alle. Das ist eher ein Inkontinenzler-Tag aus Wattung. Das war Angermeier. Das ist ja. Wieso? War da etwas? Weil da war ein bisschen leicht am Anfang eine leichte Inkontinenz, aber inzwischen sprudelt es wieder. Ich wollte Sie eh fragen, was Sie da. Was das mit diesem Metallzeug da in Ihrer Hüfte ist. Vorher hat einer mir einen großen Kopf zum Hintern eingesteckt und hat mein Prostata da wieder repariert. Ja, Jesus, neu. Und seitdem sprudelt es wieder richtig. Ja, da bin ich aber froh. Ja, wenn es Ihnen wieder gut geht, Herr Angermeier, dann ist ja recht. Das war ein richtiger Könner. Dann nimmt man ja alles in Kauf. Ein richtiger Könner und ein lustvolles Gefühl auch noch hat man. Heise, nein. Wenn die Haare im Hintern ein Zöpferl neig macht. Aber ich glaube, nein, das war Frau Finske. Da können Sie nur sitzen auch, wenn ja, Sie so Zöpferl haben. Sehr gut, ja. Wie hat sich das neumodische Zeug? Mir gefällt es ja jetzt so. Gut, ich will jetzt nichts sagen gegen ihre Zäpfler. Sie können natürlich jederzeit Zäpfler machen, wo sie also will. Also ich finde es ganz aber ich will keine Zäpfler. Sehr schick. Ja. Ja, schauen Sie sich das ruhig mal an. Lass darf ich mal sehen, Herr Angermeier? Ja, bitte schön, da zieht Hosen runter, gell, so jetzt. Aha. Ah. Ja, hab doch, ich gemacht. Ist doch nett, also die Glasperler machen sich gut auch. Oh ja, das klingelt bloß. Hätte ich geil gedacht. Beim Gehen klingelt es halt ein bisschen immer. Wollen Sie auch sowas, Herr Piesinger? Ja, wenn Sie mir, na lass ich mal, guckt ja keiner. Man hört uns ja bloß, man sieht es ja. Ja, vielleicht. Na lass ich mal, es läuft runter, jetzt. Gell. Ja, jetzt ist eh gleich Schluss. Genau. Tschüss. Das Gute beim Radio, tschüssle, da draußen. Kein Bild gibt. Macht's gut. Das war Clemens Kieser. Caroline Hertha. Und der Kai Schreiber, glaube ich. Tschüssle. Tschüss. Wiederschauen.